Wann sind Sondersendungen angemessen und wann sind sie es nicht? Musste die ARD nach der Tagesschau am Pfingstmontag unbedingt noch in einem Brennpunkt auf das Flugzeugunglück über dem Atlantik eingehen? Nein, sagen die einen, denn die Tagesschau hatte bereits die wesentlichen Fakten geliefert. Ja, meinen die anderen. Immerhin erreichten diese 10 Minuten einen Marktanteil von fast 26%. Rekord. Christopher Keil leitet die Medienseite der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Herr Keil. Guten Morgen, Herr Ostermann. War es vorgestern richtig, sich für einen Brennpunkt zu entscheiden? Also das müssen natürlich nur alleine die ARD-Verantwortlichen wissen, was richtig oder falsch ist. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Die ARD ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Die Kompetenz liegt in der Nachrichten- und Kultursetzung. Und dass man dann zu so einem wichtigen Thema noch einen Brennpunkt macht, um das Interesse der Zuschauer abzufangen, ist grundsätzlich okay. Man hat es hier möglicherweise auf der anderen Seite auch mit einer Form der Aufmerksamkeitsgewinnung zu tun, die vielleicht so ein bisschen an dem Kulturauftrag vorbeigeht. Die Quote stand schon sehr im Vordergrund, denn Sie haben es erwähnt, die Tagesschau hat sehr umfangreich und ausführlich berichtet. Es gab nichts Neues, aber grundsätzlich finde ich das okay. Lieber man macht Brennpunkte, als dass man Unterhaltungssendungen macht, die einfach keinen erreichen. Aber stört es Sie nicht, dass fast dieselben Bilder innerhalb kürzester Zeit wiederholt werden? Also natürlich stört mich das, aber Sie und ich, wir sind professionelle Fernsehzuschauer. Wir wissen nicht, wie die Menschen zu Hause vor dem Fernsehschirm bei der Tagesschau sich verhalten. Die Tagesschau hat zwar eine hohe Einschaltquote, aber man sieht doch an den 26% Marktanteil, dass die Leute dran geblieben sind. Das kann man nun kritisieren, weil man ja, wie ich gerade schon sagte, feststellen muss, dass hier sicherlich auch unter dem Aspekt der Quotenerzielung gearbeitet wurde. Aber ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, wenn die ARD bei einem so wichtigen Thema redundant ist. Sind die Zuschauer dran geblieben oder haben sie verspätet den Tatort eingeschaltet? Gute Frage. Also das weiß ich nicht. Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Der Audience Flow von der Tagesschau zum Tatort funktioniert ja, das wissen wir seit Jahren, Jahrzehnten. Von daher werden die einen geduldig ausgeharrt haben und die anderen werden vielleicht nochmal sehr kompakt und konzentriert hingeschaut haben. Sind ja auch deutsche Urlauber betroffen gewesen, was man zu dem Zeitpunkt wusste, auch wenn Steinmeier in Prag das nach wie vor sehr vage formuliert hat. Also in der Kombination von beidem etwas. Die grundsätzliche Frage bleibt aber, wann sind Brennpunkte sinnvoll und erlaubt und wann nicht? Wagen Sie es, so etwas wie eine Grenze zu ziehen? Ja, eigentlich schon. Also man kann die Grenze ziehen. Das, was Montagabend passierte, ist so, dass was möglich ist. Was nicht passieren darf, ist, dass sich die ARD in der Argumentation, warum sie einen Brennpunkt sendet und nicht es sich zurechtlegt. Das Beispiel Mumbai Ende November 2008 macht ja sehr deutlich, was ich meine. Damals gab es diesen furchtbaren Terroranschlag auf Hotels in Mumbai mit Toten, auch deutschen Toten, und die ARD war nun in der Zwickmühle. Man hatte eine Live-Übertragung in Offenburg. Der Bambi wurde gezeigt und da hat sich offenbar Volker Herres, der Programmdirektor, entschieden, die Tagesschau zu verlängern, um den Bambi mit nur 5 Minuten Verspätung beginnen zu lassen. Das hätte man ja eigentlich Pfingstmontag auch machen können. Da muss ich sagen, muss die ARD in sich selber konsequenter argumentieren. Ich halte es grundsätzlich für gut, Brennpunkte zu machen. Ich halte es für schlecht, sie willkürlich argumentativ einzusetzen oder zu verschieben. Das ist ja hier an dem Beispiel deutlich geworden. Dann gab es ja auch den Fall Klinsmann. Wenn sich der deutsche Fußballrekordmeister aus München von seinem überaus populären Trainer trennt, das sei zugestanden, aber trägt das abends für eine Viertelstunde Sondersendung bundesweit? Also erstens, Herr Ostermann, war es kein Brennpunkt, sondern es war ein Sportschau-Spezial. Natürlich auf einem Brennpunkt-Sendeplatz, aber man muss schon unterscheiden, es war kein Brennpunkt. Zweitens, alle Tageszeitungen, inklusive der Süddeutschen Zeitung, hatten am nächsten Tag die Personalie Klinsmann auf ihrer ersten Seite. Man kann ja schlechterdings von der ARD verlangen, was man selber nicht tut. Sprich, wenn das Thema für die Gesellschaft und für die Agenda-Setter, zu denen ja nicht nur die ARD zählt, so wichtig ist, dass man es auf die erste Seite nimmt oder auf die erste Portalseite im Internet oder eben in einem Spezial zusammenfasst, dann muss das der ARD auch möglich sein. Ich fand das im Übrigen eine gute Sendung. Was ich viel schlimmer fand, war, dass die ARD sich selber um die Früchte ihrer Arbeit gebracht hat. Wenn Sie sich erinnern, der Bayerische Rundfunk hat am Tage der Entlassung ein Interview mit Uli Hoeneß geführt, also einem der zwei entscheidenden Staatsträger, die diese Entscheidung zu verantworten haben. Der andere ist ja Karl-Heinz Rummenigge gewesen. Man hat also ein Interview geführt, das hat aber der Bayerische Rundfunk für sich gebunkert. Spätabends gab es die Sendung Blickpunkt Sport, dort wurde das Interview ausgestrahlt und Herr Delling und Herr Markwort mussten ohne dieses Interview auskommen. Das sind Reibungsverluste, die typisch sind für die ARD, und wenn man da dem Brennpunkt oder beziehungsweise dieser Sportschau-Spezialsendung mit diesem Interview, mit Teilen des Interviews geholfen hätte, wäre es sicherlich auch noch besser angekommen. Herr Keil, danke Ihnen für das Gespräch heute früh. Gerne. Christopher Keil war das, er leitet die Medienseite der Süddeutschen Zeitung. Die erscheint in München und dort ist Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 96,8 und im digitalen Radio DAB zu hören.